Dorf auf der Insel Bolvudis, 4. Tigermonat, 5 Uhr morgens. Neu erlernte Zauber? Mehrere. Kriegergeschick? 3 von 10. Magie? 8 von 10. Attraktivität für Ashwin? Ach, keine Ahnung. Es ist jetzt einen Monat her, dass Kirin verschwand. Ich hoffe, er denkt manchmal an mich, denn ich vermisse ihn sehr. Ashwin macht sich gut in Vaters Heldenschule. In einigen Tagen beenden wir die Grundausbildung und dann stehen weitere Missionen an. Langsam wird es interessant. Vater hat uns gestern in die Geheimnisse der Spiegel von Isselosis eingeweiht. Wenn frühere Helden sich für ihre Missionen versammeln wollten, traten sie in ihre Heimat in den Spiegel, der sie hierher brachte, in diese Höhle. Anschließend reisten sie zusammen durch diesen Spiegel zu dem Spiegel, der ihrem Ziel am nächsten war. Unterdessen hat auch Kirin einige spannende Entdeckungen gemacht. Ein ravianisches Buch entpuppt sich als sprechendes Vermächtnis. Dangems Diener werden dich finden, Kirin. Wenn sie zu dir kommen, musst du deinen Zorn unter Kontrolle halten und mit ihnen zusammenarbeiten. Ich soll mit ihnen zusammenarbeiten? Ja, Kirin. Du musst warten, bis Dangem tatsächlich zurückkehrt, um ihn dann zu töten. Bald schon werden die Worte seines Vaters Realität. Ich bin Bali, König der Vanaren von Vrihataranya. Ich brauche deine Hilfe, Kirin. Und auch die Stacheln. Und Kirin riskiert viel. Er paktiert mit den Freunden Dangems. Ich werde mir diese Bücher vornehmen und sehen, was ich tun kann. Sind bisher keine Vorbereitungen getroffen worden? Doch. Überall auf der Welt entstehen Heere. In der Nacht des nächsten Vollmonds wird eine große Versammlung im Herzen von Vrihataranya stattfinden, in meiner großen Hauptstadt. Dort kommen alle Gefolgsleute Dangems zusammen. Der letzte Held. Hörspiel in 3 Teilen, nach dem Roman von Samit Basso. Teil 3. Dangems Rückkehr. Kirin war beunruhigt, dass sein Vater seit jener Nacht in den Zentaurenwäldern nicht mehr zu ihm gesprochen hatte. Er zog sich in einen leeren Tempel zurück und holte das Buch hervor. Wo warst du? Ist alles in Ordnung? Oh, ich fühle mich gut. Wenn man davon absieht, dass ich seit 200 Jahren tot bin. Wann erwartet man dann Gems Rückkehr? Bei Vollmond im Drachenmonat. In 15 Tagen. Sag mir, Sohn, welche Waffe verwendest du? Ich trage keine Waffen. In Kohl habe ich nie welche gebraucht. Hast du gedacht, du könntest Dangem mit bloßen Händen erledigen? Nein. Ich dachte, du würdest mir helfen. Das werde ich auch. Dangem kann nicht von einer Waffe getötet werden, die aus sterblichen Händen stammt. Deshalb sollst du die Waffe haben, die ich aus den lebenden Schatten von Elaken geschnitten und ein Jahr lang in meinem eigenen Blut gehärtet habe. Du sollst das Schattenmesser bekommen. Was ist das Schattenmesser? Wie hast du es ins Buch gebracht? Es befindet sich nicht im Buch, sondern darauf. Das Mondgold? Leg deine Hand auf den Buchdeckel, Kirin. Was ist deiner Meinung nach eine gute Waffe? Ein Schwert, nehme ich an? Dann stell dir ein Schwert vor, Kirin. Das schärfste und beste Schwert der Welt. Siehst du es in deiner Vorstellung? Schließ die Augen. weil du dich dann besser konzentrieren kannst. Siehst du es? Ja. Was hältst du in der Hand, Kirin? Der schwarze Deckel hatte sich gelöst und das ganze Buch glühte. Der Buchdeckel bestand jetzt allein aus Mondgold. Doch die Schwärze war nicht verschwunden, sondern vom Buch in seine Hand gekrochen. Formte dort ein langes, doppelschneidiges Schwert. So schwarz, dass die Dunkelheit im Vergleich dazu grau wirkte. Das Schattenmesser. Ja. Es nimmt jede Form an, die du dir wünschst. Wird zu der Waffe, die du in der Hand halten möchtest. Das Schattenmesser wird die Haut des Rakshas durchdrängen. Es ist die Waffe des Dämonenjägers Narak, die Dankem in der Stunde seines Ruhms heimsuchen wird. Wo verstaue ich es? Stell dir einen Ring vor. Und Kirin sah, wie die schwarze Schneide schrumpfte und zu einem dunkel glänzenden Ring an seinem Finger wurde. Erstaunlich. Nicht jeder kann diese Waffe führen, Kirin. Immense magische Kräfte sind nötig, um sie zu tragen. Kräfte, die du hast. Du kannst jedem Feind auf dieser Welt gegenübertreten und besiegen, Kirin. Denn die Kraft, die dem Schattenmesser seine Form gibt, liegt nicht im Schattenmesser, sondern in dir. Vergiss das nie. Was hat der Samurai sonst noch gesagt, bevor du ihn umbrachtest? Sie brauchen 5 Objekte, um Dangem zurückkehren zu lassen. 4 haben sie. Tatsus Panzerhandschuh ist der letzte Gegenstand. Wer führt sie an? Omar, Yokun, der Vanabali. Ein Magier, den sie Charisma nennen. Und Stachel. Stachel? Er hat sich ihnen angeschlossen. Das habe ich erwartet. Was ist mit Kirin? Befindet er sich ebenfalls auf ihrer Seite? Das weiß ich nicht, Lady. Er könnte tot sein. Im Raum hinter dem Götzenbild des Tempels außerhalb von Vanapuri tat sich die 2. Versammlung der Bruderschaft der Erneuerung schwer. Wo ist der Samurai? Tot. So was. Aber zweifellos hat sich der große Bali bereits 100 Lösungen für dieses kleine Problem einfallen lassen. Lasst uns beginnen. Nein. Noch sind nicht alle da. Schwere Schritte kamen die Treppe herab. Bali richtete einen fragenden Blick auf Björkum. Der nickte. Ein Rakshas kam herein. Der Blick seiner feurigen roten Augen strich durch den Raum und richtete sich auf Bali. Ich dachte, Affen sind nur zum Fressen da. Jetzt will der König der Affen meinen Vetter zurückholen. Die Bruderschaft der Erneuerung. Das ist gut, sehr gut. Dangem hätte sich halb tot gelacht. Es freut uns, dass du kommen konntest, mächtiger Akiran. Bitte nimm Platz. Es gibt viel zu besprechen. Damit verwandelte er sich in einen Menschen, nahm Platz, blickte sich am Tisch um und grinste, als er die Erleichterung in den Gesichtern bemerkte. Es gibt jemanden in diesem Raum, der sich darüber freut, dich zu sehen. Wir haben einen Karismann unter uns. Einen was? Du weißt schon, einen Karismann, einen der menschlichen Zauberer, die Dangems engste Berater waren. Ich habe nie von ihnen gehört. Meines Wissens bin ich Dangems engster Berater gewesen. Wer ist der Charisman? Alle Blicke richteten sich auf Kirin. Was hat dies zu bedeuten, Kirin? Außer Dangem weiß niemand von uns. Er versuchte, die Panik aus seiner Stimme zu verbannen. Unsinn! Wir haben einen Hochstapler in unserer Mitte. Bali und Oma standen auf und zogen ihre Schwerter. Ich glaube, du bist uns eine kleine Erklärung schuldig, Karisman. Warum sollte Dangem anderen Rakshas von uns erzählen? Die Rakshas verschwinden, sobald die Magie unter ein bestimmtes Niveau sinkt. Gerade deshalb hat sich Dangem für Menschen entschieden. Kirin sah Akiram an. Der Rakshas blinzelte ihm zu. Dangem hatte also Geheimnisse vor mir. Ein demütigender Gedanke, aber auch ein amüsanter. Ich bitte dich um Entschuldigung, Karisman. Deine Feinde sind meine Feinde. Mir gefällt die Sache noch immer nicht. Ich spüre, dass der Karisman etwas vor uns verbirgt. Der Karisman bleibt in der Bruderschaft. Ich bitte um Verzeihung, Kirin. Wir scheinen vergessen zu haben, warum diese Besprechung überhaupt stattfindet. 5 Objekte sind erforderlich. Der Ronin hat versagt. Aber haben wir die anderen Dinge? Hier ist die eiserne Krone. König Lear holte die asurische Krone hervor und legte sie auf den Tisch. Und ich habe die Djinnlampe. Er stellte auch sie auf den Tisch. Und Björkun legte die Träne des Himmels daneben. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Sterbliche. Was uns Rakshas betrifft, wir sind bereit, uns unter einer Führung zu vereinen. Doch nur ein Banner wird uns alle zusammenbringen, das Dangeps. Wenn er zurückkehrt, sind wir eins. Wenn Dangeb zurückkehrt, wann kehrt er zurück? Weiß unser Freund der Karisman eine Antwort auf diese Frage? Dazu kommen wir noch. Es gibt da eine Sache, die ich zuerst klären möchte. Eine Angelegenheit, die schon einmal zur Sprache kam. Die Frage, wer die Bruderschaft führt. Bali und ich haben während unserer Reise nach Norden lange darüber gesprochen und sind dabei zu dem Schluss gelangt, dass die Bruderschaft der Erneuerung kein Oberhaupt haben sollte. Es ist besser, dass wir als Ebenbürtige zusammenarbeiten. Damit sollten alle einverstanden sein. Das ist doch lächerlich! Es ist ganz klar, dass ich und niemand sonst die Bruderschaft führen sollte, da die Asuren nicht nur die treuesten Diener Dangems sind, sondern auch die zahlreichsten und damit mächtigsten. Ich bin der mächtigste der hier anwesenden Repräsentanten. Und daher habe ich Anspruch auf die Führung der Bruderschaft. Dann sag mir eins, Mächtiger. Warum kommen dir die Asuren von Kohl, die so schlau sind und die Taschen voller Geld haben, nicht zu Hilfe? Von allen Asuren sind sie die nützlichsten. Die Ratten von Kohl sind Kaufleute und Diebe. Wir brauchen sie nicht. Sie besudeln den Ruhm der asurischen Nation. Natürlich. Aber warum folgen die asurischen Heere deiner bzw. der eisernen Krone? Ich habe gehört, dass sie selbst einem Menschen folgen würden, wenn er die Krone auf seinem Kopf trägt. Lügen, Lügen und Blasphemien! Es stimmt, dass die eiserne Krone das höchste Symbol königlicher Macht ist und dass man kein Asur sein muss, um sie zu tragen. Doch wir würden nie einem Menschen folgen. Aber einem Asuren aus Kohl. Dazu wird es nie kommen. Keine erbärmliche Kohlmade könnte mich in einem Kampf besiegen. Gehen wir einmal davon aus, dass es einer gelang. Er warf die Axt über den Tisch. Sie bohrte sich in Lears Kopf und riss ihn bis zur Wand mit, wo er hängen blieb, wie ein Schmetterling an einer Nadel. Arme und Beine zuckten. Warum habt ihr ihn getötet? Wir brauchen die Unterstützung der Asuren in Kohl. Und die Asuren von Imokoi folgen der Krone. Unter einem König aus Kohl werden die Asuren endlich geeint sein. Wer soll der neue König sein? Uba, du kannst jetzt hereinkommen. Ich, Mister? Du bist jetzt der König der Asuren und Mitglied der Bruderschaft der Erneuerung. Gut. Naja, wann kehrt Dangem zurück? In 2 Wochen, bei Vollmond im Drachenmonat. Und wo? Im Kreis der Dunkelheit in Imokoi. Und wir müssen Tatsus Panzerhandschuhe in nur 2 Wochen beschaffen? Das ist unmöglich. Wie lächerlich dieses Herumlaufen und Suchen nach Gegenständen für Dangems Rückkehr. Ich habe Dangem gut gekannt. Wenn er zurückkehrt, dann von allein. Es gibt keinen anderen Weg. Darauf wurden die Karis-Männer vorbereitet. Ich werde den Panzerhandschuh aus dem Wusen-Kloster stehlen. Stachel und ich brechen morgen früh auf. Nein, den Paschan kannst du nicht mitnehmen, denn er ist zu wertvoll. Solltest du getötet werden, verlieren wir auch seine Kerle. Ich breche mit dir auf, Karisman. Der Rest der Bruderschaft bringt diese 4 Objekte nach Imokoi. Wenn alles vom Panzerhandschuh abhängt, dürfen wir nicht zulassen, dass der Handschuh in Xien bleibt. Denn es sind starke magische Kräfte am Werk. Und da uns Xien den Panzerhandschuh nicht freiwillig überlassen will, müssen wir ihn stehlen. Das wird allerdings ein schwieriges Unternehmen. Es ist schon alles arrangiert. Ich habe eine diplomatische Offensive gestartet. Nachdem ich den Kaiser mehrmals darum gebeten habe, die Sicherheit des Handschuhs zu gewährleisten, hat er schließlich zugestimmt, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Er hat einige seiner besten Soldaten ins Kloster geschickt, die Wächter der grünen Schlange, und sie kümmern sich nun um den Handschuh. Sehr zum Ärger der Wusen-Mönche. Die grüne Schlange. Soll das heißen, Chen befindet sich jetzt im Kloster? So ist es. Wir haben jetzt einen Mann im Kloster. Wenn wir bereit sind, wird uns Chen helfen, den Panzerhandschuh zu stehlen. Wie gelangen wir zum Kloster? Wir schicken jemanden, der am Berg erscheinen kann, ohne ihn zu erklettern. Ich verstehe nicht. Ich möchte, dass Ashwin Tatsus Panzerhandschuh stiehlt. Denn er kann das Kloster erreichen, ohne den Fuß des Berges passieren zu müssen. Einer der sieben Spiegel befindet sich weit oben auf dem Berg, in einer verborgenen Höhle unweit des Klosters. Das weiß ich von Mantrik. Der betreffende Held war ein Wusen-Mönch. Wir werden uns also zum ersten Mal treffen. Ja. Es sei denn, du läufst weg, um mich nach Xien zu begleiten, aber das wäre keine so gute Idee. Warum bist du so sicher, dass du es schaffen kannst? Du hast so geklungen, als hättest du den Panzerhandschuh bereits in der Tasche. Stachel. Ich habe noch etwas aus dem roten Notizbuch übersetzt. Niemand hat mir dabei geholfen. Und deshalb weiß nur ich davon. Was ist es? Alle scheinen vergessen zu haben, dass Tatsus Panzerhandschuh schon einmal gestohlen wurde. Und zwar von Dan Gem. Auf einer der Seiten in seinem roten Notizbuch lautete die Überschrift: Wie ich Tatsus Panzerhandschuh stahl. Es gab Kartenstachel, Karten und Beschreibungen des Klosters. Ich kenne einen von Dan Gem geschaffenen geheimen Zugang. Deshalb weiß ich, dass ich den Panzerhandschuh stehlen kann. Sag nichts! Wir sehen uns in Imokoi-Stach. Der Diebstahl von Tatsus Panzerhandschuh erfordert mächtige Magie. Und Maya allein ist dazu nicht imstande. Es freute Garm sehr zu erfahren, dass Mantrik sie begleiten würde. Der Zauber, den wir verwenden wollen, nennt man Verschwimmen. Und normalerweise braucht man dazu 5 Magier. Doch Maya und ich kriegen das schon hin. Der Zauber des Verschwimmens kann bei ausreichend starker Magie die betreffende Person oder das Objekt ganz unsichtbar werden lassen. Aber der Zauberer, der Gebrauch davon macht, muss die Person, die den Zauber empfängt, während der ganzen Zeit im Blick behalten. Bei Sonnenuntergang versammelten sie sich in der Höhle, traten in den Spiegel und auf dem Berg Laoye wieder hinaus. Das Wusen-Kloster war geschützt von dicken Mauern und grimmigen Wächtern. Heftige Schneestürme umtosten es das ganze Jahr. Chen, der Phalanx-Spion im Kloster, hatte geschrieben, dass Tatsus Panzerhandschuh in einer unterirdischen Kammer in der südwestlichen Ecke des Klosters lag. Nur der große Lama darf sie betreten. Und Chen hat nie gesehen, was sich darin befindet. Der Schlüssel wird in einer zweiten Kammer von einem Wächter gehütet. Sie ist nur über eine Falltür mitten auf dem Klosterhof zugänglich. Der Hof ist leer, hell erleuchtet und auf allen 4 Seiten von hohen Mauern umgeben und Tag und Nacht streng bewacht. Die Wächter des Kaisers, die gefürchteten Krieger der grünen Schlange, lösten sich stündlich bei der Wache in der unterirdischen Kammer ab. Die Ablösung stellte sich zuvor an der südlichen Mauer des Hofes auf. Denk daran, wir können nicht vor 8 beginnen. Dann wird Chen bei dieser Mauer sein. Ich weiß. Garm platzierte einige Stäbe Sprengstoff an der Mauer. Ich liebe es, Dinge in die Luft zu jagen. Hört man den Knall nicht? Es soll vollkommen lautlos sein. Es findet eine Implosion statt. Das Gestein fällt nach innen, wird in ein Vakuum gesaugt. Dabei Ruhe! Weicht zurück, wenn ich die Zündschnur anstecke. Als ein ferner Gongschlag im Kloster verkündete, dass es 8 Uhr war, setzte Garm die Zündschnur in Brand. Sie beobachteten, wie sich die kleine Flamme an der Schnur entlang fraß. Es pochte leise und eine tiefe Beule erschien in der Mauer. Nach zwei weiteren Implosionen war ein Tunnel geschaffen. Mantrik warf rasch einen Tarnzauber auf beide Öffnungen. Sie krochen hinein. Das Zeichen! Jetzt gilt's! Maya und Mantrik spannten Ashwin in den Verschwimmen-Zauber. Ashwin, Chen weiß, dass wir das Verschwimmen benutzen. Begleite ihn, wenn er zur Falltür geht. Sprich nicht mit ihm, bis sich die Falltür schließt. Ashwin kroch aus dem Tunnel und tippte Chen auf die Schulter. Der starrte nach vorn und deutete ein Nicken an. Langsam gewöhne ich mich an die Ausübung des Zaubers. Sie warteten. Um 9 Uhr schlug erneut der Gong. Chen trat zur Falltür, als ein anderer Wächter den unterirdischen Raum verließ. Er hob sie und zögerte kurz. Ashwin trat rasch über die Stufen. Als Maya und Mantrik ihn nicht mehr im Blick hatten, wurde er sofort sichtbar. Chen stieg rasch hinter Ashwin die Treppe hinunter. Die unterirdische Kammer enthielt nur eine Fackel und einen gläsernen Schlüssel, der in der Mitte auf einem marmornen Tisch lag. In der Südwand des Zimmers gab es eine reich verzierte Tür. Der Schlüssel auf dem Tisch ist der Schlüssel zur Tür. Ich glaube, in dem Raum befindet sich der Panzerhandschuh. Halt! Ashwin wollte gerade vortreten und die Hand nach dem Schlüssel ausstrecken. Er verharrte in der Bewegung. Du bist nicht sehr klug, wie? Fast hättest du alles ruiniert. Du kannst den Schlüssel nicht einfach so nehmen. Er ist geschützt. Sieh zur Decke. Ashwin hob den Blick und bemerkte eine Kletterpflanze an der Decke. Miaukraut. Seidene Fäden verbinden es mit dem Tisch. Die geringste Berührung veranlasst das Miaukraut aus vollen Knollen zu schreien und alle Wächter auf diesem Berg herbeizurufen. Ashwin sah genauer hin und sah im Feuerschein das Schimmern der dünnen Fäden. Ich hole den Schlüssel. Meine Arme sind dünner als deine. Vorsichtig schob Chen Hand und Arm durch eine Lücke zwischen den Fäden und nahm den Schlüssel. Ich hab ihn. Geh jetzt durch die Tür. Ashwin schob den gläsernen Schlüssel ins Schlüsselloch der Tür. Sie öffnete sich und er trat ein, zog dabei sein Schwert. Kannst du mir einen Tunnel graben, Ritik? Kirin sprang aus dem Streitwagen in den Schnee. Über ihm erhob sich die südliche Mauer des Klosters. Ja, Herr. Wohin? Zur südwestlichen Ecke des Klosters. Ja, Herr. Mrtik, der Golem, teilte das Gestein des Berges wie ein Mann, der durch hohes Gras ging. Und Kirin, worauf warten wir? Sollen wir jetzt nicht durch den Tunnel gehen? Nein, Bali. Du gehst nicht durch den Tunnel. Hier trennen sich unsere Wege. Ich verstehe nicht. Ich bin Ravianer. Sohn der beiden größten Ravianer, die es jemals in dieser Welt gab. Deine Pläne scheitern und deine Träume bleiben unerfüllt. Aber ich werde dich nicht töten. Ich lasse dich am Leben, weil du an mich geglaubt hast. Verräter! Bali sprang vor. Aber Kirin hob die Hand und das Schwert des Vanaren zerbrach. Bali wurde durch die Luft in den Schnee geschleudert. Du kannst nicht gegen mich kämpfen, Bali. Bali riss den Bogen von der Schulter und setzte einen Pfeil auf die Sehne. Zwing mich nicht, deinen Bogen zu zerbrechen. Du brauchst ihn, wenn du diesen Berg lebend verlassen möchtest. Geh jetzt. Versuche nicht, mir durch den Tunnel zu folgen. Hass loderte in Balis Augen. Aber er nickte. Er wusste, dass er geschlagen war. Selbst wenn du Dangem tötest, Kiri, du wirst nicht lange genug leben, um dich darüber zu freuen. Dangems Heere stehen bereit. Und sie werden dich jagen. Leb wohl! Er schulterte den Bogen und machte einen großen Sprung den Berg hinunter. Kirin drehte sich um und trat in den Tunnel. Ich werde den Panzerhandschuh finden und bis zur nächsten Vollmondnacht die Mokoi erreichen. Irgendwie. Der Ravianer wird einen grauenhaften Tod erleiden. Bali hatte die südliche Mauer des Wusen-Klosters erreicht. Es schneite. Aber durch die wirbelnden Flocken sah er etwas, das ihn erstarren ließ. 4 Paar Fußspuren. Und sie führen direkt zur Mauer. Er näherte sich, betrachtete die Wand und streckte die Hand aus. Sie verschwindet in der Mauer. Bali wäre fast nach vorn gefallen. Er wich zurück. Überall Zauberei. Und wer auch immer diese Fußspuren hinterlassen hat, Er hat geheimen Zugang zum Kloster. Bali setzte sich in den Schnee und wartete. Einige Minuten später hörte er Stimmen. Ich bin sicher, dass sich dort hinten etwas bewegt hat. Ich gehe hinaus und bleibe beim Spiegel. Wenn sich draußen Wächter herumtreiben, ist uns vielleicht der Rückweg abgeschnitten. Ashwin sah sich um, nachdem sich die Tür geschlossen hatte. Der Raum enthielt eine goldene Statue des wohlwollend lächelnden Shanti Jodha. Vom Panzerhandschuh ist nichts zu sehen. Was du suchst, ist verborgen. Ashwin drehte sich um, sah aber niemanden. Setz dich, Kind, und leg deine Bürde ab. Du scheinst das Gewicht der Welt auf den Schultern zu tragen. Die Stimme war sanft und beruhigend. Ashwin richtete den Blick auf die Statue, blieb aber dabei stehen. Na schön. Offenbar bist du bereit, eigene Entscheidungen zu treffen. Alle Wege sind klar für dich und du weißt, welchen du beschreiten möchtest. Nun gut. Die Hände der Statue ruhten im Schoß mit den Innenflächen nach oben. Auf einer Hand erschien ein tränenförmiger, weißer Stein, auf der anderen ein ebenso geformter schwarzer. Sag mir, was möchtest du? Ashwin sah auf die beiden Steine hinab. Schwarz oder weiß? Welchen Stein soll ich wählen? Vielleicht repräsentiert der weiße Stein das Licht und der schwarze die Dunkelheit? Ich möchte den weißen Stein. Der Shanti Jodha lächelte. Entsetzen stieg in Ashwin auf, als der Raum um ihn herum weiß wurde und verschwand. Es blitzte und er hatte das Gefühl, fortgezerrt zu werden. Stille folgte. Er stand mitten im Hof auf der Falltür und er war sichtbar. Die Zeit schien sich für Ashwin zu verlangsamen. Er hörte das Surren jeder einzelnen Bogensehne, sah jeden einzelnen Pfeil, der auf ihn zuschoss. Für Mantrik und Maya verging die Zeit sehr schnell. Sie sahen Ashwin kurz nachdem er auf der Falltür erschienen war. Rasch warfen sie den Verschwimmenzauber auf ihn. Überraschte Rufe hallten über den Hof. Wächter der grünen Schlange eilten mit gezückten Schwertern herbei. Ashwin wich den Klingen aus und lief zum Tunnel. Ich frage mich, warum man diesen Spiegel nie gefunden hat. Gam betrachtete Yongans Spiegel. Hinter ihm surrte es leise. Der schwarze Pfeil, der beinahe sein Herz durchbohrt hätte, bohrte sich in Gams linken Arm. Er rollte herum und stand auf, als der große Vanar auf ihn zusprang. Und plötzlich hatte er die Faust des Vanaren im Gesicht. Mein Name lautet Bali. Und meiner lautet Gam. Kirin hatte jeden ihm bekannten Zauber an der Tür ausprobiert, als hinter der Tür plötzlich weißes Licht blitzte. Er hielt den Ring des Schattenmessers ans Schlüsselloch und fühlte, wie das Messer schmolz und in das Schlüsselloch floss. Die Tür öffnete sich. Ein arbeitsreicher Abend. Aber setz dich, Kind, denn ich kann dich viel lehren. Wo ist der Panzerhandschuh? Ich habe ihn nicht. Was? Lasst uns von hier verschwinden. Einige der Wächter verlassen den Hof. Vielleicht wollen sie draußen suchen. Sie verließen den verborgenen Tunnel, eilten über den Hang des Berges und erreichten wieder die Höhle. Was ist passiert? Ich habe den Raum betreten und die Statue hat zu mir gesprochen. Ashwin berührte den Spiegel. Was ist los? Der Spiegel wurde schwarz. Mantrik trat hinein und verschwand. Komm, Maya! Ich glaube, wir sollten Gam suchen. Ich frage dich noch einmal. Ganz langsam. Auf welche Weise wolltest du den Spiegel benutzen, um von diesem Berg zu entkommen. Bei diesen Worten blickte Garm in den Abgrund, über den Bali ihn hielt. Ein Sturz von mehr als 100 Metern. Keine angenehme Vorstellung. Bali sah ihn an. Du wirst diesen Berg nicht lebend verlassen. Ich habe deinen Bogen zerbrochen und dich am Fuß verletzt. Du kannst weder springen noch schießen. Deine einzige Chance besteht darin, mich gehen zu lassen. Für einen Knirps hast du gut gekämpft. Aber wenn du mir nicht Auskunft gibst, wirst du sterben. Ich muss diesen Berg verlassen. Vielleicht sind deine Freunde redseliger. Ich meine es ernst. Dies ist deine letzte Chance. Ich könnte mir jetzt einige gute letzte Worte einfallen lassen. Aber du würdest sie ja eh nicht verstehen. Bali ließ ihn in die Tiefe. Ashwin und Maya eilten über den Hang und hörten ein schreckliches Brüllen, das weit über den Berghang hallte. Nun erblickten sie die große Gestalt des Vanaren am Rande des Abgrunds. Sie hielt Gams Axt in der Hand. Sagt mir, wie man den Berg verlässt. Erklärt mir, wie man den Spiegel benutzt. Ashwin gab keine Antwort. Grimmig lief er auf den Vanaren zu und sein Schwert schimmerte im weißen Licht. Tod allen Menschen! Schwert und Axt trafen klirrend aufeinander. Der Shanti-Yodha lächelte. Na schön. Wenn du unbedingt willst und dich bereit fühlst, eigene Entscheidungen zu treffen. Ein weißer Stein erschien auf der einen Hand, ein schwarzer auf der anderen. Was möchtest du? Kirin blickte in seine ruhigen, glänzenden Augen und lächelte. Ich möchte Tatsus Panzerhandschuhe. Dann brach die Statue wie eine Walnussschale in der Mitte auf. In ihrem Innern, auf einem kleinen Marmorblock, lag Tatsus Panzerhandschuh. Er besteht aus hellroter Drachenhaut. Feurig und ledrig zugleich. Ohne weiter nachzudenken, streifte er den Panzerhandschuh über. Und die Welt veränderte sich. Ich wecke die Drachen. Rasch nahm er den Handschuh ab. Kirin schauderte. Ihm schwindelte, weil der Moment des Verstehens wahnsinnig glücklich gewesen war. Mit dem Panzerhandschuh könnte ich die Welt regieren. Er sah auf den Panzerhandschuh hinab, der rot in seinen Händen glühte. Dan Gem darf ihn nicht bekommen. Dann vernahm er eine Stimme aus dem Sturm. Eine Stimme, die verzweifelt rief. Bali schwang Gams Axt mit der ganzen Kraft seines großen Körpers. Die Axt schnitt durch die Luft und traf mit einem gräßlichen Pochen horizontal auf Ashwins Brust. Ein wenig überrascht sah er darauf hinab, trat einen Schritt zurück und fiel schwer zu Boden. Er blieb liegen. Bali sprang auf und presste sie in den Schnee. Einen habe ich in die Tiefe stürzen lassen. Einen weiteren die Brust zertrümmert. Ich denke, du solltest mir Auskunft geben. Er zog Maya zum Rand des Abgrunds und ließ sie in die Tiefe blicken. Du möchtest deinem Freund dort unten bestimmt nicht Gesellschaft leisten. Zeig mir, wie man durch den Spiegel entkommt. Das kann ich nicht. Ich kann den Spiegel nicht kontrollieren. Du lügst. Bali stand über ihr, den Fuß auf ihrem Hals. Ich reiße die Arme und Beine aus, wenn du mir nicht den Weg vor diesem verdammten Berg zeigst. Hinter ihnen stand Ashwin auf und rieb sich die Brust. Er blutete nicht einmal. Der wuchtige Hieb mit der Axt hätte mich eigentlich in zwei Hälften schneiden müssen. Ashwin sah, wie Bali Mayas Kopf über den Abgrund hielt. Er sprang auf. Wenige Sekunden später ragte die Klinge seines Schwertes vorn aus Balis Stirn. Ashwin sank völlig erschöpft zu Boden. Bali starrte erst ihn an und dann Maya. Er wankte nach vorn, fiel über den Rand und stürzte wie ein Stein in die Tiefe. Eine Zeit lang lagen Ashwin und Maya im Schnee, hörten das Heulen des Windes und das rasende Pochen ihrer Herzen. Du hast mir das Leben gerettet. Endlich. Ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass du vielleicht sehr wichtig für mich bist? Ich könnte nie die Gemahlin eines Helden sein. Niemand bittet dich darum. Willst du damit sagen, dass du mich für ebenbürtig hältst? Oder bedeutet es, dass du mich nicht liebst? Du bist intelligenter als ich. Entscheide selbst. Er küsste sie. Sie wich zurück. Sie sah über seine Schulter hinweg und ihre Verblüffung galt jemandem, der einige Schritte entfernt stand und sie aufmerksam beobachtete. Er hielt ein rot glühendes Objekt in den Händen. Kirin? Kirin stand stumm da und sah sie im weißen Licht an. Kirin! Er hatte genug gesehen. Ich bringe die Personen, an denen mir etwas liegt, nur in Gefahr! Wandte sich um und Kirin, stürmte warte! In den heulenden Wind. Sie wird mit ihm glücklich sein. Er ist ein Held. Wahrscheinlich erwidert sie seine Liebe. Und ich? Ich bin nicht einmal ein Mensch. Ich gehöre nicht in diese Welt. Aber es freut mich, dass ich sie vor dem Ende noch einmal gesehen habe. Das Licht des Mondes fiel auf den fünfeckigen Altarstein in der Mitte des Steinrings. Und es fiel auf eine riesige Blase, die außerhalb des Kreises der Dunkelheit aus den Tiefen der Erde drang. Kirin kletterte aus dem Krater und sah sich um. Was für eine eigenartige Stille. Es weht kein Wind. Und nichts deutet auf Leben hin. Er hob den Kopf und sah die Sterne, die am klaren Himmel funkelten, und den Vollmond, der kalt auf die Steine weiter vorn herabschien. Er betrat den Kreis der Dunkelheit. Willkommen, Karisman. Wir haben auf dich gewartet. Die anderen verbergen sich in der Nähe und werden bald hier sein. Wo ist Bali? Er ist tot. Das Licht fiel auf die Gesichter der 8 Mitglieder der Bruderschaft der Erneuerung, die im Altarstein standen. Omar zog sein Schwert und grüßte damit den Himmel. Brüder, dies ist die Stunde unseres Triumphes. Wir sind alle hier. Wir sind nicht alle hier. Balis Abwesenheit scheint dir einerlei zu sein, aber mir nicht. Karisman, sag uns, was wir tun sollen. Zuerst brauchen wir deine Kralle auf dem Steinstachel. Stachel schwieg. Er fuhr die Krallen einer Hand aus, legte sie auf den Altarstein und schlug mit der anderen Hand darauf. Eine Kralle brach ab. Die Erde bebte. Kaum merklich. Die Träne des Himmels. Björkun legte sie neben Stachels Kralle auf den Altarstein. Die Djinnlampe. Oma stellte sie neben den Edelstein. Ja. Die eiserne Krone? König Huber legte sie neben die Lampe auf den fünfeckigen Stein. Die Sterne im Westen verschwanden hinter den Wolken. Donner grollte in der Ferne. Es ist soweit! Und zum Schluss Tatsus Panzerhandschuh. Er holte den Handschuh hervor und die anderen schnappten nach Luft, als er in der Dunkelheit feuerrot glühte. Er trat vor und legte den Panzerhandschuh zwischen Stachels Kralle und die eiserne Krone. Das rote Licht erlosch. Niemand sprach ein Wort. Eine Minute lang stand er in der Dunkelheit und dann konnte er die Stille nicht länger ertragen. Wir haben unseren Teil geleistet. Was glaubt ihr, geschieht nun? Sagt etwas. Irgendjemand von euch. Kirin streckte die Hand aus und berührte Stachel. Was ist los? Stachel blieb stumm. Er ist zu Stein geworden. Kirin sah sich voller Grauen um, konnte aber nichts erkennen. Das Schattenmesser wurde zu einem Schwert. Und als Kirin es schwang, zuckte als Antwort ein Blitz vom Himmel und bohrte sich außerhalb des Kreises der Dunkelheit in die Ebene. Dann rissen die Wolken auf. Und ein einzelner, unglaublich heller Mondstrahl fiel auf den Altarstein. Mit einem lauten Knacken zerbrach er. Die 5 Objekte fielen zu Boden. Und dann stand Dangen im Mondschein. glaube, Dangem ist zurückgekehrt, Ashwin. Von jetzt an bleibst du in Kohl. Denn deine Zeit ist gekommen. Von meinen Spionen weiß ich, dass Dangems Streitkräfte bereit sind und auf seinen Ruf warten. Unsere Heere sind ebenfalls bereit. Für den Fall, dass meine Bemühungen scheitern und es zum Krieg kommt. Was ich befürchte. Sie standen in der Universität von Enki vor dem Brunnen, dessen Wasserstand die Stärke der Magie anzeigte. Was gerade geschehen ist, ist beispiellos. Nicht einmal in der Ära des Schreckens ist das passiert. Dies bedeutet, dass die Drachen erwacht sind. Und wenn Dangem den Panzerhandschuh hat... Kirin hat den Panzerhandschuh. Dein Freund Kirin. Das andere fehlende Element. Der letzte Ravianer. Zweifellos ist er in die Ereignisse verwickelt. Ich hoffe nur, dass er Erfolg hat. Schwere Zeiten kündigen sich an. Ich sehe große Taten in der Zukunft. Für euch beide. Für uns alle. Wenn Dangem wirklich zurückgekehrt ist, werden wir es morgen wissen. Dann wird morgen ein großer Tag für dich sein, Ashwin. Ich werde mein Bestes tun, Lady Themat. Das Schattenmesser durchdrang Dangems Herz. Kirin stolperte und fiel nach vorn, in Dangem hinein. Er rollte herum und seine Gedanken rasten. Dangem hob die Hand zur Kapuze und strich sie zurück. Kirin erstarrte und riss verblüfft die Augen auf. Du kannst mich nicht verletzen, Kirin. Das Schattenmesser ist meine eigene Waffe. Beruhig dich. Nimm Platz. Und hör mir zu. Nein! Nein. Es ist dir gelungen, mich zu täuschen. Ich habe verloren. Ich will nicht hören, wie du mich hereingelegt hast. Töte mich. Ich kann dich nicht töten. Ich bin tot, Kirin. Deine Mutter hat mich getötet. Niemand kehrt von den Toten zurück, Kirin. Nicht einmal ich. Warum dann all dies? Welchen Sinn hat es? Der Sinn dieser ganzen Sache besteht darin, dir eine Wahl zu geben, Kirin. Und die Chance, die Welt zu regieren. Ich? Warum solltest du wollen, dass ich die Welt regiere? Weil ich dich liebe. Natürlich. Ich liebe dich, weil ich dein Vater bin, Kirin. Was soll das heißen, du bist mein Vater? Ich bin der Sohn von Narak und Isara. All deine Lügen können das nicht ändern. Stimmt. Du bist der Sohn von Narak und Isara. Ich bin Narak, der Dämonenjäger. Was behauptest du da? Du bist Ravianer? Nein. Ich bin ein Rakshas. Und du bist zur einen Hälfte Rakshas und zur anderen Raviana. Wie kannst du gleichzeitig Narak und Dangem sein? Für mich ergibt nichts einen Sinn. Ich habe 200 Jahre darauf gewartet, dir diese Geschichte zu erzählen. Fahr fort, ich habe Zeit. Und angeblich bin ich unsterblich. Meine Geschichte beginnt vor Jahrhunderten. Als ich in Vrihataranya ein glänzendes Licht in einiger Entfernung sah und beschloss, es mir aus der Nähe anzusehen. Dort fand ich einen jungen Mann auf dem Boden liegend. Er hieß Narak und war Ravianer, ein Krieger-Magier-Lehrling aus einer niederen Kaste. Man hatte ihn als Späher in diese Welt geschickt. Ich fragte ihn geschickt aus und Narak gab sein ganzes Wissen über die Ravianer und ihre Bräuche preis. Nachdem ich ihn getötet und gefressen hatte, nahm ich seine Gestalt an. Tage später wechselten weitere Ravianer in unsere Welt über und blickten sich um. Und ihnen gefiel, was sie sahen. Daraufhin beschlossen sie zu bleiben. Und du hast ihnen als Narak Gesellschaft geleistet? Mich faszinierten die Ravianer Ich verehrte sie und fühlte mich unglaublich glücklich. Und dann, eines Tages, traf ich Prinzessin Isara. Ich vergaß alles andere und Liebe erfüllte mich. Ich wollte Isaras Hand gewinnen, ihrer würdig sein. Aus saravianischen Büchern lernte ich alles über Politik und Krieg. Und ich machte guten Gebrauch von diesem Wissen. Guten Gebrauch? Du wolltest die Welt unterwerfen? Nein, das kam erst später, als ich von dem magischen Panzerhandschuh in Xien erfuhr. Ich beschloss, die Welt zu erobern und mich dem ravianischen König als Herrscher zu präsentieren. Ich dachte, er würde mich dann für würdig genug halten, seine Tochter zu heiraten. Überall in der Welt fand ich Verbündete. Eines Tages hielt ich beim ravianischen König um die Hand seiner Tochter an. Als Dangem, der mächtigste Herrscher der Welt. Wie dumm von mir. Er hätte nicht einmal die Heirat mit einem Ravianer aus einer niederen Kaste zugelassen. Geschweige denn mit einem Rakshas. Mir wurde klar, dass ich all die Jahre vergeudet hatte. Dann erfuhr ich von der Verlobung meiner Geliebten mit Simoquin. Mit Lord Simoquin, dem Träumer. Und da hast du Simoquin entführt? Von ihm erfuhr ich, dass die Ravianer planten, diese Welt zu verlassen. Dass einige von ihnen glaubten, sie schadeten ihr mit zu viel Magie. Da dachte ich plötzlich, was wäre, wenn ich nach ihrem Weggang zurückkehren könnte. Und so hast du die Prophezeiung auf Simoquins Brust geschrieben. Als Narg kehrte ich mit Simoquin nach Azoi zurück. Der Narr war kaum mehr am Leben und völlig wirr. Er erwähnte immer wieder einen Traum, in dem er einen Spiegel und einen Helden gesehen hatte. Davon berichtete er auch Isara, bevor er starb. Ich blieb eine Zeit lang in Azoi und regierte Imokoi aus der Ferne. Ich wurde zu Azois größtem Helden. Selbst meinen eigenen Streitkräften blieb Naraks wahre Identität verborgen. Nur meine Brüder erfuhren davon, die den Krieg nicht überlebten. Und mein gerissener Vetter Akiram. Ach, deshalb hat er mich also so seltsam angesehen. Er hat mich für dich gehalten. Als ich wusste, dass alle Ravianer zu mir aufsahen, bat ich den König um die Hand seiner Tochter. Wieder lehnte er ab, wie du bereits weißt. Aber diesmal waren viele der einflussreichsten Generäle des Königs auf meiner Seite. Und auch die Prinzessin selbst. Wir heirateten und wurden aus Azoi verbannt. Doch je mehr ich von der Macht der Ravianer erfuhr, desto deutlicher wurde mir, dass meine Tage gezählt waren. Und ich wusste, dass ich Isara nicht die Wahrheit sagen konnte. Wie alle Ravianer hasste sie die Rakshas. Hat meine Mutter nie Verdacht geschöpft und vermutet, dass du ein Rakshas sein könntest? Nein. Offenbar warst du ein guter Schauspieler. Ich brauchte mich nicht zu verstellen, Kirin. Für Isara war ich ein liebender Ehemann, ein mächtiger Zauberer und ein starker Krieger. All das entsprach tatsächlich meinem Wesen. Ich kehrte nach Imokoi zurück und konzentrierte mich ganz auf die Vorbereitungen für die letzte Schlacht und auf die Bücher, die dir den Weg weisen sollten. Das Jahr verging unglaublich schnell. Die letzte Schlacht begann, ging vorüber und ich verlor. Aber die Bücher waren fertig. Meine Arbeit in Imokoi war erledigt. Und als ich den letzten Teil meines Plans durchführen wollte, erschien deine Mutter mit ihrem Rachefeldzug. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Das wurde mir erst in diesem Augenblick klar. Hättest du sie nicht aufhalten können? Ich hätte es versuchen können. Aber dazu hätte ich sie töten müssen. Und dazu war ich nicht imstande. Du hast also nichts unternommen? Ich nahm ravianische Gestalt an. Und sie sah mich und hätte vielleicht innegehalten. Aber es war zu spät. Als sich unsere Blicke trafen, setzte sie ihren mächtigen Zauber ein. Und ich wusste, dass ich sterben würde. Und der Einsatz des Zaubers tötete auch meine Mutter. Dangems Gesicht erstarrte. Das wusste ich nicht. Aber bei mir lief alles nach deinem Plan. Ja. Der Zauber hat ganz offensichtlich funktioniert. Du wurdest zu Stein. Und 200 Jahre später weckte dich Stachel und brachte dich nach Kohl. Und du fandest die Bücher. Jetzt passt alles zusammen, aber es gefällt mir nicht. Mich glauben zu lassen, ich würde den Tod meines Vaters rächen. Ich habe noch ein anderes Geschenk für dich, Sohn. Die Möglichkeit der Wahl. Ich werde dich nie wieder zu etwas zwingen. Von jetzt an entscheidest du über dich selbst. Du bist mein Erbe, der Erbe von Dangem. Und wahrscheinlich die größte lebende Macht auf der Welt. Bald werde ich deine Gefährten wecken. Die Wahl, vor der du stehst, ist ganz einfach. Du kannst gehen oder bleiben. Wenn du entscheidest zu gehen, bringt dich Mrittig zu dem von dir genannten Ort und verschwindet dann. Wenn du beschließt zu bleiben, so empfängst du meine ganze Macht. Dann führst du deine Gefährten über den Weg, den du beschreiten möchtest. Kirin setzte sich auf den Boden und dachte nach. Wenn ich seine Gefolgsleute nicht anführe, kommt es trotzdem zum Krieg. Und Tausende werden sterben. Aber wenn ich die Führung der Streitkräfte übernehme, wäre ich dadurch imstande, den Krieg zu vermeiden. Und ganz gleich, was ich auch mache, die eine Hälfte der Welt wird mich hassen und die andere wird mir aus Furcht folgen. Nun, Sohn? Kirin sah in die Augen seines Vaters. Ich bin wirklich frei in meiner Entscheidung. Es liegt nur in deiner Hand, wie du die Macht verwendest. Jetzt und in aller Zukunft. Dann soll es sein. Das habe ich gehofft. Dangem schenkte Kirin ein letztes Lächeln, drehte sich um und verschwand. Knackige, knirschende Geräusche erklangen, als die Bruderschaft der Erneuerung erwachte. Was ist passiert, Akiram? Sie sahen Kirin an und spürten zum ersten Mal seine Macht. Dangem ist zurückgekehrt. Ich wusste, dass du uns auf die Probe stelltest. Ich bin Kirin, Dangems Sohn. Dangem ist wiedergeboren. Sie starrten ihn an, mit Ehrfurcht und Schrecken in den Augen. Er musterte sie und fühlte ihre Furcht. Ihr vertraut mir noch nicht, aber ihr werdet mir vertrauen. Bald! Sie hörten Der letzte Held von Samit Basu, Teil 3, Dangems Rückkehr, aus dem Englischen von Andreas Brandhorst, Bearbeitung Leonard Koppelmann. Als Erzähler Michael Habeck, Joachim Kerzel, Isis Krüger und Barbara Rattay. Sowie als Kirin Andreas Pietschmann, Aschwin Heiko Deutschmann, Maya Laura Mehr, Mantrik Peter Matic, Narak Wolfgang Hess, Bali Engelbert von Nordhausen, Gam Jens Wawracek